Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ich kenne euch, Brüder. Werte Vorstandskollegen, liebe Vereinskameraden und Tradinnen, vor allem aber meine liebe Sportsjugend. Wie der Vorstand bereits auf seine letzte Sitzung sehr richtig beschlossen hat, muss ich hier heute noch ein Thema halten, was uns ja immer wieder, ich meine, das Sarajevo, das ist ja schon gewesen, Los Angeles steht vor der Tür, Olympia. Und Moskau ist ja vor 4 Jahren für uns alle ganz schön in die Hose gegangen. Da wird der Russen noch mal leid tun. Ja, eines Tages, Herrschaften, da werden sogar die Bolschewisten merken, dass wir in Moskau gar nicht da gewesen sind. Und dann haben sie den Salat, ne? Ja, können sie selber sehen, wie sie mit fertig wären. Aber, wie ihr alle wisst, ist ja auch unser Verein schon damals in Tokio nicht dabei gewesen. Mexiko musste auch ohne uns stattfinden, denn die Delegation, die wir nach München geschickt hatten, wenn auch nur als Zuschauer, ich meine, die sind ja alle inzwischen gefeuert, die Brüder, deshalb kann ich das hier mal öffentlich. 100%ig wissen, tun wir nur, dass sie in München Hauptbahnhof angekommen sind. Das steht in einem Protokoll von der Bahnpolizei. Ich weil... Ja. Ja, ehrlich, weil der Jupka Pelzig noch eigenhändig aus dem einlaufenden Sonderzug rausgefallen war. Stockbesoffen. Ja, was dann weiter mit die vereinseitig zugeschusterte Reisekasse passiert ist, in diesem Sünden-Schwabylon, ich meine, ich kann es mir denken, aber ich werde mich hüten. Und dann kam Moskau. Herrschaft, ich habe immer wieder beim Olympischen Komitee angerufen. Abends nach 10, dass es nicht so teuer kam. Die Herrschaften mitgeteilt, dass wir von Schluck auf 07 jederzeit bereitstehen, uns in Glied der Nationalmannschaft einzureihen und unsere Höchstleistungen steigen zu lassen. Und ihr werdet euch erinnern, hier, ja, in diesen Saale bin ich vor euch hingetreten. Habe euch die Chancen hingewiesen. Hab gesagt, der Flugschein nach Moskau wird mit Schweiß und Tränen gepflastert sein. Und auch mit Muskelkater. Ja, wir können ihn schaffen, wenn wir endlich diese verdammte vereinsmäßige Sauferei aufhören. Und mit dem Sport wieder anfangen. Und dann ist unser leider viel zu früh verstorbenes Ehrenmitglied, ach, ich sehe ihn noch vor mir, ne, der gute alte Metzgermeister Pferdekemper, wie er hier auf dieser Bühne gewuchtet kam, ne, und hat jeden Athleten unter euch, der vor Olympia üben wollte, ein Viertelfund Gehacktes versprochen. Betten aus Habedank haben 1 Dutzend Frottiertücher spendiert für zum Trockenreiben. Ja, Drogerie Blättermann, sogar 10 Kilo Blutreinigungstee. Ja, die stehen heute noch im Geräteraum hinter der Talkumkiste. Ja. Also. Weil alle Opferbereitschaft unserer Gönner ist damals abgeprallt an euren verfluchten Phlegmatismus. Ja, Herrscher, also so eine Goldmedaille ist keine reife Pflaume, die einen von alleine am Kopf hält, sondern muss man schon mal selber in den Baum des Ruhmes hinaufklettern, von Ast zu Ast die Beste der Welt niederkämpfen, bis man schließlich mit letzter Hingabe den Sieges, wie heißt jetzt dieses olympische Gewürz, was sonst immer an Sauerkraut kommt, Lorbeer. Den Siegeslorbeer biss man sich denn da vom Baume, wie gesagt. Naja, aber jetzt mal mit beide Beine rein im Praktischen. Wie kommt ihr nun am schönsten das nächste Mal nach Los Angeles hin? Da geht ihr erstmal bei einem Doktor, aber nicht gleich beim Ersten oder Erstbesten, sondern ich habe da eine Liste von Leuten, die sowas auch für Minderjährige verschreiben tun. Das müsst ihr dann, je nachdem, was auf der Packung steht, dreimal täglich. Das sind diese Anabolisika. Und die haben die Angewohnheit, wenn man sie schluckt, dass dann sofort herrliche Muskeln sprießen tun, überall am ganzen Körper. Du müsst dir vorstellen, wie so eine Art Kunstdünger für den menschlichen Orgasmismus. Oder auch wie eine von diesen modernen Schweinemästereien. Ja, da kriegen die Kälber doch auch so Zeug von Tierarzt direkt mit der Spritze im Hintern für die Hausfrau, dass die schönere Filets durchkriegt, möglichst helles Fleisch. Nicht deshalb dürfen die Kälber auch nie im Freien an der Sonne. Nicht, aber sowas ist vorläufig für Sportler noch keine Vorschrift. Nun, wenn euch diese herrlichen Muskeln gewachsen sind, wird euch eine zweite wichtige Entscheidung abverlangt, nämlich ob ihr nun als Junge oder als Mädchen nach Los Angeles wollt. Naja, wenn heutzutage ein Junge sowieso lange Haare hat, ne, ist auch mit Bartwuchs noch ein bisschen hinterm Mond, der hat natürlich als Damenschwimmer auch dann noch Chancen, wenn er gar nicht bei der allerschnellsten Truppe gehört. Deshalb, wer für interessiert, bei mir melden, da gebe ich euch die Adresse von einem Arzt, der auch noch was von Busen verschreibt. Nun, das Training selber, Herrschaften, ist natürlich kein Zuckerlecken, ohne Fleiß kein Preis, ohne Malesse keine Medaille. Und wenn euch mal der Mut verlassen sollte, die Nerven wollen euch stiften gehen, wenn ihr morgens immer schon um 5 durch den Wald pesen müsst, statt schön auspennen wie die anderen, dann müsst ihr euch immer diese ideale Verdienstmöglichkeiten vor Augen halten, ja, was man als Goldmedaillengewinner hinterher kriegt. Von Schlagersänger über Memoirendichter, Reklame für Unterwäsche oder Armbanduhren, bis hin zum Filmstar, lacht er sich doch dann lebenslänglich in sein olympisches Fäustchen. Sicher, ich meine, gibt auch Athleten, die kriegen eine von diesen neumodischen Blumen, was in der Lesemappe immer hinten der Hausarzt rät, Neurosen. Also die tun dann durchdrehen, ne, mit Weinkrämpfe, Asthma, Schüttelfrost, all so Sachen. Ja, und dann ist natürlich immer gleich die Sportbegeisterung von uns Funktionäre schuld. Aber das will ich heute auch mal hier vorzeugen. Keiner von euch wird dazu gezwungen. Nur wenn ihr damit anfangt, kommt doch nicht gleich mit jeder abgerissenen Achillesferse bei der Deutschen Sporthilfe angeschissen. Ach, die haben Wichtigeres zu tun. Die müssen dann nämlich wieder von jeder Sondermarke der Zuschläge einsammeln, für das ihr anständige Trainingshosen kriegt. Nun wird ja an uns sportliche Kanaken in der letzten Zeit immer wieder eine besonders dusselige Frage gestellt. Warum finden so Olympische Spiele überhaupt noch statt? Da muss man sagen, Spiele ist ja doch schon mal gut. Weil wenn man einen Boxer fragen würde, warum er ausgerechnet beim Spielen ohnmächtig geworden ist, täte einen wahrscheinlich gleich in die Fresse hauen. Nee, also mit Spiele haben die Spiele ja sowieso nichts zu tun. Nee, aber warum finden sie dann statt? Was? Wegen Gewinnen, denkst du, mein Lieber. Gewinnen ist eine hundertprozentige olympische Nebensache. Das werden dir sämtliche Athleten bescheinigen, die jemals verloren haben. Sondern das Dabeisein ist das Wichtigste, besonders auch für uns, Funktionäre und Betreuer. Ja, kann man auch verstehen. Wie sonst sollte wohl so ein Masseur jemals für lau nach Amerika kommen, wenn der sich nicht an den Spitzensportler ihre Wadenkrämpfe festhalten könnte? Nein, die Spiele finden statt, weil sie eine uralte Angewohnheit von den Griechen waren. Ja, die schon vor tausende Jahre haben die sich schon nackig ausgezogen. Ja, doch mussten die, weil damals gab noch kein Adidas. Nee, Puma auch nicht. Und mussten sie schon mal an Schwebebalken der Hand davor halten. Für das da der Geist seinen Spaß dran hatte. Der berühmte olympische Geist. Ja, den dürft ihr euch jetzt aber auch nicht etwa als so ein Gespenst vorstellen, das da vielleicht in Nachthemd neben den Lord Killermann auf der Ehrentribüne rumhockt. sondern den olympischen Geist. Ja, also wie der nur genau aussieht, das weiß eigentlich kein Aas. Ja, der ist auch von Haus aus unsichtbar. Ehrlich, das hat man öfter bei Geister. Und trotzdem schwebt er immer über den olympischen Stadion rum. Nicht beim Speer- und Hammerwerfen geht er schon mal ein bisschen höher. Aber sonst weiß man von ihm nur, was er am liebsten hat. Nämlich drei Dinge braucht der Geist. Tauben, Feuer, Luftballons. Und deshalb werden die Olympischen Spiele auch immer damit offen gemacht. Und dann wird das auf einmal feierlich im Fernsehen. Wir müssen so alle so in ihre olympischen Sonntagsanzüge am Rasen latschen und schwören, dass sie die Jugend der Welt wären. Auch wenn einer schon mal ein bisschen älter ist, wie unseren Hans-Günther Winkler. Ja, der schwört denn eben für sein Gaul. Ja, der ist ja noch unter 18 und dann drückt der olympische Geist auch schon mal ein Äuchschen zu. Nun gibt es ja jede Menge olympische Disziplinen. Die schönste ist aber immer noch diese Selbstdisziplin und funktioniert so. Wenn einen meinetwegen als Zehnkämpfer beim Wettrennen so einen dösigen Ausländer ein Beinchen stellt, nur da mal richtig mit Schmackes auf der Fresse segelt, oder nicht auf der Fresse, hier auf der Aschenbahn, ist klar, denn darf man sich da nichts von annehmen, den etwa gleich im Genick hauen, sondern tut man so, als ob man sich vielleicht nur einen Schuh zubinden wollte und hat sie dafür hingelegt, ist auch hinterher freundlich für den Kollege, umarmt ihn sogar noch, wenn er gewonnen hat, weil er dann ja eben der Bessere war, und wartet ruhig ab bis zum Kugelstoßen, wo man denn so stick um aus Versehen so ein Fensmann auf den Zehen schmeißt. Das ist diese berühmte Fairness. Nicht, dass man immer nur so an einen Gegner rächen tut, dass der olympische Geist das nicht gewahr wird. Aber die Krone der Selbstdisziplin ist das bekannte Heldentum. Ja, was ein Held ist, also... Ja, ein Held kann eigentlich jeder sein, der kapiert, wie gefährlich die Gefahr ist. Nicht also, dass man den Grips oben so voll Angst hat, dass man unten am liebsten die Hose voll machen möchte, aber gestrichen. Dieses jedoch lässt man bleiben und haut stattdem seine gesamte Gesundheit in eine Pfanne. Oder nicht in eine Pfanne, in diese olympische Schüssel. Und zwar nur dafür, dass das Vaterland nicht auf den 15. Platz abrutscht, sondern vielleicht doch noch 13. wird. Ja, und ihr müsst überlegen, sind ja an so olympische Spiele die Fernseher aus aller Welt angeschlossen. Und wenn meinetwegen ganz Grönland zuguckt, wie einer von euch am Reck turnt und weiter turnt, obwohl eine Bandscheibe nach der anderen flöten geht, ihr statt mit einem Abgang mit einem wilder Schmerzensschrei auf der Matte knallt. Denn habt ihr von da ab aber bei den Eskimos so ein Stein im Brett. Ja. Das können wir glauben. Na, oh, jetzt hätte ich beinahe vergessen. Die allerwichtigste Disziplin ist natürlich das weltberühmte Doping. Das ist also nur so eine Art Endausscheidung. Und zwar wird die chemisch untersucht und persönlich, also unseren alten Vereinsmotto, einer für alle, wird da leider nicht mehr genehmigt, sondern muss schon mal jeder für sich selber. Und dadurch werden nun aber auch wirklich die Besten der Besten ermittelt, nämlich von alle Apotheker der teilnehmenden Länder, weil die Mannschaft, die so ein Zeug geschluckt hat, was man hinterher nicht beweisen kann, die wird Sieger. Ja, vielleicht ganz zum Schluss auch noch ein ganz kurzes Wort zur Siegerehrung. Wenn euch das also gelungen ist, euren Mühen und Opfern hat sich gelohnt, hattet auch noch ein bisschen olympisches Schwein dabei und steht jetzt auf diesen berüchtigten Treppchen, der Medaille umgehangen, die Fahnen werden hochgezogen, der Tonband schmettert aus vollen Halse, das Deutschlandlied, dritte Strophe, euer Blick schweift über die tausende Menschen, die den ganzen Tag nur am Arsch gesessen haben. Während ihr euch abstrampeln musstet, dann kann es nur von Vorteil sein, wenn ihr unbemerkt nicht eine angeschnittene Zwiebel aus der Hose holt und damit paar Mal heimlich auf die Augen tupft, bis euch die Tränen der Freude über die Backen kullern, weil euch dann die Menschen in der weiten Welt viel leichter glauben können, dass ihr nun wirklich glücklich seid. In diesem Sinne, Schluck auf 07, auf nach Los Angeles!